Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel Gebührende Strafe für einen Räuber. Der Kommentar hat gekürzt folgenden Wortlaut. Vor kurzem hat die Europäische Union auf der Grundlage einer dreijährigen Untersuchung der Steuerhinterziehung vom amerikanischen multinationalen Konzern Apple beschlossen, ihm eine Geldstrafe von großer Summe aufzuerlegen. In ihrer letzten Schlussfolgerung unterstrich die EU-Kommission, dass die steuerlichen Vergünstigungen für ein privates Unternehmen dem EU-Gesetz widerspreche und daher Apple die bisher vergünstigsten Steuern ihr Land zahlen müsse. Die EU-Entscheidung ist eigentlich für die USA, die nur ihre Interessen verabsolutieren und anderen Ländern die ungleichberechtigten wirtschaftlichen Beziehungen aufzwangen, eine gebührende Strafe. Die USA sind ein beispielloses Räuberland, das die wirtschaftliche Aggression und Ausbeutung gegenüber anderen Ländern und Regionen als seine staatliche Politik betrachtet. Die Parolen wie freier Handel, die die Amerikaner gerne im Munde führen, sind nur betrügerische Mittel, mit denen sie andere Länder und Regionen ökonomisch erobern und unterjochen wollen. Die Wirtschaftspolitik der USA, nämlich die neokolonialistische, vertritt nur die finanziellen Interessen von einer Handvoll Monopolkapitalisten und wird ungeachtet des inländischen Gesetzes und der Völkerrechte ausgeführt. Die Medien der Welt verbinden die Kriegserklärung der EU gegen die Steuerhinterziehung von den USA mit der gegenwärtigen Realität, dass die freche Herrschaftspolitik des amerikanischen Imperiums weltweit hart verurteilt wird. Auch die Sanktionen der USA gegen die Demokratische Volksrepublik Korea, die die allgemein geltenden Völkerrechte wie die UNO-Charta ignorieren, werden in Korea allseitig zurückgewiesen und haben keinen Sinn mehr. Die USA sollen vor ihrer Willkür zuerst daran denken, dass ihre arroganten Handlungen von immer mehr Ländern verurteilt und verspottet werden und noch größere Erniedrigung ernten.